Schon Monate gemeinsamen Kampfes gegen die USA vom 25. Juni bis zum 27. Juli fand am 22. Juni in Dhaka, Bangladesch, eine Kundgebung für Solidarität mit dem koreanischen Volk statt. Die Persönlichkeiten verschiedener Kreise und die Massen in diesem Land nahmen an der Veranstaltung teil. In der Erklärung dieser Kundgebung verurteilte man die USA scharf, die die schandhafte Niederlage im Koreakrieg vergessen haben und sich boshaft damit beschäftigen, auf der koreanischen Halbinsel erneut einen Aggressionskrieg zu entfesseln. Dann verlangte man von den USA mit Nachdruck, ihre feindselige Korea-Politik zurückzunehmen und sofort ihre aggressiven Streitkräfte aus Südkorea zurückzuziehen.